Zinsen. Seit der Führerschaft der Deutschen Bundesbank im EWS in den 80er Jahren und verstärkt mit Beginn der Konvergenzphase nach Abschluss des Maastricht-Vertrages 1992, näherten sich die Inflationsraten und in deren Gefolge auch die Zinsen in jenen Ländern, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion anstrebten, stark an. Noch Ende der 80er Jahre waren in Ländern wie Italien oder Griechenland die langfristigen Zinsen doppelt so hoch wie in Deutschland. Bis zum Beginn der Währungsunion waren die Unterschiede geschrumpft und bewegten sich seit 1999, dem ersten Jahr der Währungsunion, nur noch im Bereich weniger Basispunkte. 100 Basispunkte sind 1%. Zwar mussten Griechenland und Italien zunächst noch einen gewissen Misstrauensaufschlag zahlen, dieser sank aber sehr schnell deutlich ab und betrug 2003 für Griechenland noch 20 und für Italien 18 Basispunkte. Für Frankreich dagegen betrug der Aufschlag im selben Jahr nur noch 4 und für Spanien 5 Basispunkte. In der Sicht der Investoren waren Staatsanleihen dieser letztgenannten Länder ebenso gut wie Bundesanleihen. Die Weltfinanzkrise begann im Jahr 2007. Sie ging Ende 2009 gleitend in die spezifische Staatsschuldenkrise des Euroraums über. Seitdem vergrößerten sich die Renditeunterschiede wieder. Renditeunterschiede zwischen Staatsanleihen können 4 Elemente widerspiegeln. Die Liquidität einer Anleihe. Bei gleicher Bonität ist der Markt für eine Anleihe der Bundesrepublik Deutschland ganz einfach größer als für eine Anleihe beispielsweise der Republik Zypern. Die Anleihe kann also leichter verkauft werden, darum ist ihr Kurs etwas höher und damit ihre Verzinsung etwas niedriger. Die für die Anleihewährung erwartete Inflation, denn jede Anleiherendite teile sich kalkulatorisch auf in einen Inflationsausgleich und eine erwartete Realverzinsung. Bei gleichem Risiko haben deshalb Anleihen in Währungen mit geringer Inflation einen niedrigeren Zins als Anleihen in Währungen mit höherer Inflation. Das mit einer Anleihe verbundene Wechselkursrisiko. Wer Anleihen in fremder Währung kauft, antizipiert in irgendeiner Form erwartete Änderungen der Wechselkurse, wenn er die Rendite in eigener Währung abschätzt. Er kann zwar den Anleihekauf mit einem Kurssicherungsgeschäft verbinden, das kostet aber Geld und vermindert die Rendite. Das beim Schuldner bestehende Solvenzrisiko. Wenn der Schuldner Zahlungsschwierigkeiten hat, können Zinszahlungen stocken und die Rückzahlung der Anleihe kann ganz oder teilweise ausfallen. Mit der Einführung des Euro gab es für die Mitgliedsländer grundsätzlich keine unterschiedlichen Wechselkurs- oder Inflationserwartungen mehr. Damit war es klar, dass sich die Zinsen insoweit annähern würden, als ihre Unterschiede diese beiden Elemente widerspiegelten. Weiter war es klar, dass Anleihen der Bundesrepublik auch künftig liquider sein würden als Anleihen kleinerer Länder. Damit konnten Unterschiede in der Verzinsung von wenigen Basispunkten jederzeit erklärt werden. Größere Unterschiede spiegelten offenbar das von den Märkten gesehene Solvenzrisiko, also das Risiko von Zahlungsstörungen bei einzelnen Euro-Ländern. Offenbar sahen die Märkte ein solches Risiko bei den Ländern der Eurozone aber bis 2007 nicht. Anders ist es nicht zu erklären, dass im Durchschnitt des Jahres 2007 die Verzinsung italienischer Anleihen nur um 27 Basispunkte, griechischer Anleihen nur um 28 Basispunkte und spanischer Anleihen gar nur um 9 Basispunkte über der Verzinsung deutscher Anleihen lag. Entweder hatten die Märkte ein großes Urvertrauen in die Solidität der Staatsfinanzen aller Euro-Länder oder sie hatten ein konstitutives Element des Maastricht-Vertrages, nämlich das No-Bail-Out-Prinzip, nicht verstanden. Dieses Missverständnis wurde allerdings durch das internationale Abkommen über bankenaufsichtliche Regelungen, die sogenannte Basel-II-Vereinbarung, befördert. Geldanlagen der Banken müssen danach risikogewichtet mit Eigenkapital unterlegt werden. Für die Anlage in Staatsanleihen ist jedoch keine Unterlegung nötig. Investitionen in diese gelten bankenaufsichtlich als risikolos. Auch darum sind Staatsanleihen bei Banken grundsätzlich so beliebt. Das lässt ihr knappes Eigenkapital für andere Verwendungen frei. In einer Welt, in der hinter jeder Staatsanleihe, die keine Fremdwährungsanleihe ist, die nationale Notenbank als Lender of Last Resort steht, gibt es ja auch kein Solvenzrisiko, sondern lediglich das Inflations- und Wechselkursrisiko. Erst im Verlauf des Jahres 2009 begann offenbar den Investoren an den Kapitalmärkten zu dämmern, dass der Nationalstaat in der Währungsunion keinen Zugriff auf Notenbankkredit hat und deshalb grundsätzlich auch ein Solvenzrisiko bestehen kann. Dieses Problem gehört heute zum Kern der Eurokrise. Großbritannien und Schweden sollten beide eigentlich zu den Gründungsmitgliedern der gemeinsamen Währung gehören. Sie entschieden sich aber 1998 beide aus innenpolitischen Gründen, zunächst ihre nationalen Währungen beizubehalten, obwohl sie alle Konvergenzkriterien erfüllten. Wie bereits erwähnt, wuchs Großbritannien leicht und Schweden deutlich schneller als der Euroraum. Der Inflationstrend in Großbritannien entsprach jenem im Euroraum, in Schweden lag er leicht darunter. Während das langfristige Zinsniveau in England bei starken Schwankungen durchschnittlich um etwa 50 Basispunkte über dem deutschen Zinsniveau lag, sank in Schweden der Zinsabstand. Seit 2005 waren dort die langfristigen Zinsen nicht höher, teilweise sogar niedriger als in Deutschland. Und das bei vergleichbarer Inflation und deutlich höherem Wirtschaftswachstum, zudem sinkender Staatsverschuldung.